Jetzt kommt mein Vater. Da muss ich noch weiter zurückgreifen. Und zwar auf seinen Großvater. Ja. Weil sein Vater da spielt da wenig Rolle. Mein Urgroßvater hat gestammt aus einem russischen, polnischen Gebiet. Und ist Mitte des 19. Jahrhunderts oder noch früher so, als junger Mann, war ganz jung und mit, ich glaube, so 21 war das üblich in damaligen Russland. Der hätte müssen zum Militär auf 7 Jahre. Aber er war sehr streng orthodox erzogen worden und hat mit jung geheiratet. Ja. Und wie es halt dazu gekommen ist, in den Städtel, dass da die Assentierungskommissäre gekommen sind, hat seine Frau bockt einen riesen Pinkel, seine Frau hat einen kleinen Pinkel bekommen und sie sind losmarschiert. Und sind gelangt bis ins Moorfeld in Stripfing. Eliezer hat er mit dem hebräischen Namen geheißen und da haben sie draus gemacht Leopold Müller. Und sie war schon also fast zur Entbindung. Und sind sie gekommen zu einem Pfarrer und der hat gehabt ein leeres Ausgedingestüberl. Und hat gesagt, da können sie einziehen, nicht? Und das, also jetzt kommt das Kind, nicht? Und so weiter. Und da sind sie eingezogen und er ist sofort losmarschiert. Und ist zu den Bauern gegangen und hat gesagt, hör zu, wenn du was brauchst, ich besuche das. Ich fahre in die Stadt, ja, und ich besuche das. Also er hat gleich vom ersten Moment an, hat er sich betätigt und in nicht allzu langer Zeit hat er dann bei einem zweiten Bauern, da hat er schon ein bisschen Geld beieinander gehabt, aber wird er wahrscheinlich alles zu Geld gemacht haben, jedenfalls, er war ein äußerst tüchtiger, aber ein unheimlich engstirniger, rabiater orthodoxer Jude. Ja. Und dann hat er sich einquartiert bei einem Bauern. Da war er schon, ja, da hat er sich bei einem Wagen da einen Schubkarren konstruieren lassen, ja, mit einem Riesenradl, einem Bozen, was das, der Aufleger, mit einem Gurt. Also normalerweise ist er einen Pinzgauer gebracht, er war ein kräftiger Mann, ja, und da hat er schon dann alles Mögliche, das kann er bei einem bestellen, was du willst, der Klavier auch gebracht. Also er war ein tüchtiger Kaufmann mit einem unheimlichen Instinkt. Ja. Er ist auf die Leute eingegangen, weil er gewusst, bei den Bauern, Bargeld ist ein Problem. Ja. Und hat mir meine Großmutter erzählt, war folgendes. Da hat er bei einem Bauern auch irgendwas abgeliefert und hat auf der Stadeltür mit Kreiden in hebräischer Schrift hat er aufgeschrieben, was das war die Buchhaltung. Und die Bauern sind dort vorbeigerannt und um Gottes Willen, der Jud hat die Hütten da verzaubert. Nicht? Und sind gerannt zum Pfarrer. Und der Pfarrer war zufällig ein Jesuit, der von hebräischer Ahnung gehabt hat, der hat sich das angeschaut, hat gesagt, liebe Leute, der Mann, das ist ein frommer Mann, ja, und das, was er da hergeschrieben hat, das sind keine bösartigen Beschwörungen, sondern das ist seine Buchhaltung. Und das hat sich dann herumgesprochen, ich weiß nicht, in wie vielen Jahren war er in der Lage, sich in Weikendorf ein Haus hat bauen lassen. Das war eines der schönsten Häuser Weikendorfs. Aber er war von früh bis spät unterwegs. Aber wenn der Schabbes gekommen ist, dann war es aus. Freitag, Zmittag war Schluss. Dort müssen alles hergerichtet sein, ja. Der Tisch hat müssen gedeckt sein. Ne? Wie soll ich das sagen? Ein korrekter Geschäftsmann, ein sehr beliebter und trotzdem, dass er Jud war und auffällig, ja, nirgends Anstoß. Und so seine Bestie gegenüber seiner Familie, so freundlich war er. Die Kinder haben Servus Jud, ja, die Dorfkinder. Und das, zum Beispiel zu Pessach, das ist meistens mit Ostern zusammengefallen, ja. Und dort gehen die Ratschenbuben. Und da sind die Ratschenbuben gekommen vors Haus von Juden und haben Osterflecken verlangt. Und da hat er einen Massus gegeben. Nicht? Also er war sehr integriert, ja. Und wie gesagt, innerhalb der Familie war er Despot. Ja. Dort keiner was zu melden gehabt. Und da hat, ich glaube, ein Hund hat er mitunter besser behandelt wie seine nähere Umgebung. Und mittlerweile ist meine Großmutter ins heiratsfähige Alter gekommen. Da muss wer her, ja. Meine Großmutter war absolut keine Schönheit, ja. Also, da drin ist, ein Bild, da ist allerdings 70 Jahre alt. Also, es muss wer her. Ist man hergegangen und hat gefunden einen Herrn, also ein 40er, ja, sie wird damals gewesen seit 20. Das. Und weil das war, das war, bei Juden war das ein Geldgeschäft. Das, ne? Weil mein lieber Urgroßvater wird wahrscheinlich blutenden Herzen einige, damals waren noch Gulden, locker gemacht haben. Als Mitgift, also meine Großmutter ist verheiratet worden. Ist nach Wien gezogen, kurze Zeit nach der, also nicht kurze, sondern nach die üblichen 9 Monate, wurde eine Tochter geboren, die Malvine. Aber bevor noch die Tochter überhaupt, ich weiß nicht, nicht einmal ein halbes Jahr alt war, hat sich der alte Herr verabschiedet. Sturm. Und mein lieber Urgroßvater hat da wahrscheinlich 3 Tobsuchtsanfälle gekriegt. Jetzt hat er das schon wieder daheim. Ne? Jetzt hat man ja gefunden, eine Verwandte, weiß ich jedenfalls, über 6 Ecken eine Verwandte, die hat das Kind in Kost genommen, das Mädel. Und na schön, na, dann ist es noch ein paar Jahre vergangen und da hat man gesagt, jetzt muss was geschehen. Und da hat man gefunden, in Jakobsdorf, das ist am linken Donauufer, damals hat es zu Ungarn gehört, heute war es Slowakei, einen jungen, feschen Mann, einen Fleischhocker, einen Juden natürlich, selbstverständlich, nicht? Und also hat man den die Braut vorgestellt und hat gesagt, ja, akzeptieren wir, nicht? Geht in Ordnung. Also sie ist dort in Jakobsdorf, hat seinen eigenen Haushalt gegründet, das hat ihr Ehegatte, der Julius Tauber, hat das eingerichtet, aber der Julius Tauber war alles nur kein orthodoxer Jud. Der ist am Freitag anstatt, sie hat den Schabbestisch hergerichtet, er hat ein bisschen den Zinnober mitgegangen und ist dann ins Wirtshaus. Ne? Also das war, meine Großmutter war perplex, das war unmöglich, wie kann man so leben? Ne? Und mittlerweile ist mein Vater geboren, ja. Das war 1891. Und 2 Jahre später sein Bruder. Und also die Situation, die Ehe war eine Katastrophe. Nicht? Eines Tages wahrscheinlich wieder, wie mein Großvater da sich zwar also ganz unjüdisch benommen haben wird, hat es die zwei Kinder gebracht und ist zurück zu ihrem Vater. Na kannst du, der hat Freude gehabt. Aber er hat es natürlich, weil nachdem sie so streng erzogen war, hat er das akzeptieren müssen, nach seiner ganzen Einstellung. Ne? Und hat meine Großmutter also den Haushalt übernommen praktisch. Weil mit ihrer Mutter, aber die hat überhaupt keine Rolle gespielt. Irgendwie, von der weiß ich nicht viel, und das hat auch existiert. Ja? Aber die zwei Buben sind in die Dorfschule gekommen und haben also ihre Schulzeit absolvieren müssen. Ne? Und ja, da hat er sich ausbedungen mit den Oberlehrern, dass sie am Samstag in die Schule gehen müssen. Aber sie haben nichts, also was irgendwie eine Tätigkeit am Bleistift angreifen oder was, hat er sich ausbedungen und der Herr Oberlehrer, Watschen waren ja das tägliche Brot bei allen. Also was soll ich da sagen? Der hat, mein lieber Urgroßvater, eine Riesenwut, überhaupt auf meinen Vater. Weil sein Bruder, der hat kapiert, nur nicht auffallen, ja. Und mein Vater war immer schon ein Rebell. Nur dazu jetzt unter den Bedingungen. Ja. Mittlerweile hat sein Vater in Brooklyn mit einem zweiten eine Fleischhockerei aufgemacht, die ja gut gegangen ist, dort in den jüdischen Viertel von New York. Und ist gekommen. Und nach Weikendorf und hat gesagt, also, er nimmt Frau und Kinder mit. Und meine Großmutter hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Und dann muss ich da sagen, sie hat gehabt, also an Geschwistern, ein Bruder nach ihr, Adolf, Avram oder geheißen, dann war der zweite, war der Hermann, der Herschel, das war der zweite. Die dritte war die Tini, eine Tochter. Dann hat er noch eine Schwester gehabt, ja. Die Sali, die war in Niederschwitz daheim.